für deine Liebe. Danke für deine Liebe, Jesus. Danke und Vater. Oh, danke für deine Liebe, Vater. Danke für deine Liebe, Vater. Danke für deine Liebe, für deine Liebe. Ah, siehst du seine Liebe? Siehst du seine Liebe für dich? So Paulus hat gesagt, sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Mit anderen Worten, richtet euren Blick aus, auf Jesus, auf den Vater, auf seine Liebe zu euch, auf das, was ihn ausmacht. Richtet euren Blick aus, auf das Kreuz, an dem er für euch gestorben ist, an dem er für euch gelitten hat. Richtet deinen Blick aus auf seine Auferstehungskraft, durch die ihr ein neues Leben empfangen habt. Und richtet euren Blick aus auf die Herrlichkeit Gottes, in die ihr versetzt seid, an himmlische Orte. Die Herrlichkeit Gottes, von der her alles kommt, was ihr hier auf dieser Erde braucht. Alle Liebe, alle Freude, alle Autorität kommt aus dieser Herrlichkeit. Also richtet euren Blick aus, richtet dein Herz aus, richtet dein Herz wirklich ganz bewusst aus. Oh, auf das, was droben ist. Oh, wir sinnen auf das, was droben ist. Oh, wir richten uns aus auf das, was droben ist. Korabasianda karamando korabasianda lalama shundo do do do do. Oh, shikaramando korabasanda la la la la la. Oh, sieh, was Jesus für dich getan hat. Oh, sieh, wie er geblutet hat für dich. Oh, sieh, wie er gestorben ist für dich. Oh, sieh, wie er gekreuzigt wurde für dich. Verstandenen. Sieh die Kraft von Ostern. Sieh die Kraft des leeren Grabes. Sieh die Kraft, die Finsternis in Licht verwandelt. Die Tod in Leben verwandelt. Krankheit in Gesundheit verwandelt. Depression in Freude verwandelt. Gebundenheit in Freiheit verwandelt. Sieh die Kraft der Auferstehung. Oh, sieh das leere Grab. Sieh ihn auferstehen aus den Toten. Für dich. Und du mit ihm. Du mit ihm. Oh, du mit ihm auferstanden. Und du mit ihm aufgefahren. Aufgefahren. Aufgefahren in den Himmel. Sitzend an himmlischen Orten. Sieh seine Herrlichkeit. Sieh den verherrlichten Christus mit seinen Haaren weiß wie Wolle, mit seinen Augen wie Feuerflamme, mit seinem Mund, aus dem das zweischneidige Schwert hervorgeht, seine Füße wie glänzendes Erz, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Sieh den Verherrlichten und sieh dich in ihm, sieh dich in seiner Herrlichkeit. Er hat dir freien Zugang gegeben, freien Zutritt zwischen all den Engeln und 24 Ältesten hindurch hat er dir Zutritt gegeben in das Allerheiligste. In ihm zu stehen, in ihm zu stehen, in seiner Herrlichkeit zu stehen. Oh, sieh seine Herrlichkeit in dir und sieh dich in seiner Herrlichkeit. Oh. Sieh dich verschmolzen mit seiner Herrlichkeit. Sieh dich verschmolzen. Verschmolzen. Eins. Mit seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit in dir. Und du in seiner Herrlichkeit. Oh, danke, Jesus. Oh. danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und sieh dich bekleidet mit Kraft aus der Höhe. Sieh dich angezogen, bekleidet mit dem Mantel seiner Herrlichkeit, mit dem Mantel seiner Autorität. Oh, mit dem Mantel der Stärke, des Sieges, der Herrlichkeit, der Liebe. Sieh dich bekleidet mit diesem Mantel. Oh, da ist Autorität für die Söhne und Töchter in seiner Herrlichkeit. Da ist Autorität für dich, auch der du über Livestream zuschaust. Ja, du stehst in dieser Autorität als Sohn der Herrlichkeit. Halleluja. Und jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts wird euch schaden. Halleluja. Oh, nichts kann dich daran hindern, vorwärts zu gehen als ein Sohn der Herrlichkeit. Nichts kann dich daran hindern, das Feuer Gottes, im Feuer Gottes zu brennen und das Feuer Gottes weiterzugehen. Nichts kann dich hindern. Halleluja. Halleluja. Sondern du nimmst das Land ein. Oh, du nimmst das Land ein, in das Gott dich gestellt hat. Du nimmst es ein mit Liebe. Du nimmst es ein mit Feuer. Du nimmst es ein mit Herrlichkeit. Du nimmst es ein mit Zeichen und Wundern. Du nimmst es ein mit seinem übernatürlichen Wirken. Du nimmst es ein. Oh, komm, fang an, im Geist zu beten. Oh, Shekaranana, hier sind Landeinnehmer. Oh, Shekaramando Korabasandarararara. Oh, wir nehmen das Land ein. Korabanda Karadando Korabasandarara. Oh, wir stehen. Shekaramando, du stehst in Autorität. Korreke Mama Maso Koromondo Koromosandarananano. Shekaramando Korabasandarararana. No, no, no, no. Oh, komm, stell deinen Fuß auf das Land. Oh, stell deinen Fuß auf die Umstände. Stell deinen Fuß auf deine Berufung. Stell deinen Fuß auf deinen Dienst. Stell deinen Fuß im Geist auf das Land deiner Familie. Stell deinen Fuß im Geist auf das Land deines Freundeskreises, deiner Firma. Stell deinen Fuß auf deine Region, auf deine Stadt. Oh, stell deinen Fuß. Stell deinen Fuß auf dein Land. Oh, stell deinen Fuß. Große Karamando, Korabanda, Karabando, do do do do do do do do do do do do do do Halleluja. Und jetzt, wenn du deinen Fuß draufgestellt hast, dann setz das Feuer Gottes frei über deinem Land. Setz das Feuer Gottes frei. Du hast es gehört am Wochenende. Jede Schlange, jeder Dämon, alles, was hindern will, weicht, wo das Feuer Gottes kommt. Also setze das Feuer Gottes frei. Setz das Feuer Gottes frei. Oh, in deiner Familie. Setz das Feuer Gottes frei. In deinem Land. Setz das Feuer Gottes frei. In deiner Firma. Setz das Feuer Gottes frei. In deiner Stadt. Oh, Shekaramando Korabasanda. Also Feuer ist der Schlüssel, um Land einzunehmen. Feuer ist der Schlüssel, dass der Feind weichen muss. Weil in Mittelmäßigkeit bringt den Feind nicht zum Fliehen, sondern das radikale, brennende Feuer Gottes. Oh, Rakamama Sanda Karabasa Karararara. Oh, Sekarama, Nololoboshe Karararara. Oh, wir sagen, Feuer Gottes über Filderstadt. Feuer. Oh, wir sagen, Feuer Gottes über Stuttgart. Feuer. Dem ganzen mittleren Neckarraum. Wir sagen, Feuer Gottes. Feuer. Feuer Gottes. Wir setzen Feuer frei über den Feuer. Leib Christi. Wir setzen Feuer frei über der Feuer. Welt. Feuer über der Politik und über der Wirtschaft. Feuer. Feuer über den unterschiedlichen Häusern, Firmen, Feuer. Schulen. Oh, Krankenhäusern. Feuer, Feuer, Feuer Gottes. Feuer. Feuer. Feuer Gottes. Feuer. Oh, wir sagen Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuerfall. Oh, Feuer. Korabasarama kararara kararara. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Come on, come on, come on. Oh, geh richtig rein. Shakarararana. Heute Abend nimmst du wieder ein Stück weiter ein. Manda karabasanda da la manda karanando do do do ra ra ra. Yes, Lord. Mit deinem Feuer. Feuer. Oh, oh, brennen. Oh, oh. Mit deinem Feuer. Yes, Lord. Oh, wir brennen. Mit deinem Feuer. Feuer. Im Geist. Feuer. Du kannst es Feuer. Zum Zeichen mit deinen Händen machen. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Yes, yes, yes, ja. Das ist gut. Feuer. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Oh, Feuer. Auf jemanden Feuer. Zu und halt euch mal gegenseitig das Feuer, Feuer. Zu. Oh, okay. Feuer. Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Und dann zu jemand Feuer. Anders. Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Oh, Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Whoa. Jesus. karama no koraba sana da da da da da da da da da da. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Feuer. Wow. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Ah, wir sagen Feuer Gottes Fall. Auch in jedem einzelnen Raum, wo jetzt Glory Live Schüler über Livestream zugeschaltet sind. Feuer Gottes Fall auf sie. Oh, Fall auf sie, Heiliger Geist. Feuer. Yes. Feuer. Feuer nach Frankreich, Feuer, Feuer nach fire. Amerika, Feuer, Feuer, yes, jetzt oh, gleich, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, yes, Feuer, oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Schon langsam die Temperatur Feuer. Hier drin. Feuer. Die geistliche. Feuer. Oh. Oh, Feuer. Feuer. Oh. Feuer. Oh, oh. Oh, Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Feuer. Jesus, Halleluja. Ui, ui, ui, ui, ui. Oh, da fühlen sich die Dämonen extrem unwohl. Halleluja. Übrigens auch die religiösen Dämonen fühlen sich da extrem unwohl. Und das ist gut. Weißt du, wir machen ihnen so viel Feuer unterm Hintern, bis sie gehen, die Dämonen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Halleluja. Oh, komm, während du zum Platz gehst, bete einfach nochmal in Sprachen. Und dann, wenn du dann an deinem Platz stehst, setz nochmal ein letztes Mal wirklich so als eine prophetische Zeichenhandlung einfach über deinem Platz herum. Setz einfach, sag einfach Feuer. Shakarabasikaradabasikaradadadadadada. Kurabasika da da da da da da da da da. Shakar. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Glory. Ja, ja. Das kannst du nicht kontrollieren, das Feuer. Das ist so. Du weißt nie, wo es als nächstes ausbricht. Das weißt du nie. Das ist so wie bei so einem Buschfeuer. Weißt du, der Wind trägt es dahin und plötzlich denkst du, boah, jetzt bricht es da aus. Was ist los? Ja, die Löschfahrzeuge oder Flugzeuge versuchen hier zu löschen und plötzlich, bumm, jetzt bricht es da aus. Weißt du, dieses Feuer soll niemand mehr löschen. Amen. Niemand mehr löschen können. Immer wenn es irgendwo versucht wird zu löschen, bricht es an einer anderen Stelle umso stärker aus. Amen. Halleluja. Sag nochmal, ich bin im Feuer. Und ich gehe im Feuer. Und wo ich bin, da ist Feuer. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Jetzt sind wir gut gerüstet, um uns heute Abend über den Geist der Erweckung zu unterhalten. Halleluja. Um den es zurzeit geht in meinen Stunden, der Geist der Erweckung. Ich definiere nochmal zum Anfang den Geist der Erweckung. Was bedeutet Erweckung als kirchengeschichtlicher Begriff? Was bezeichnet man als Erweckung? Ganz allgemein gesprochen, Menschen erwachen zu einem neuen Bewusstsein, wie sehr sie Gott brauchen. Amen. Und sie kehren um zu ihm und empfangen ganz neu wirklich seine Leidenschaft. Sie empfangen Vergebung ihrer Sünden, sie empfangen Befreiung ihrer Bindungen und sie werden von einer neuen Dimension der Entschiedenheit und der Leidenschaft für Jesus erfasst. Amen. Halleluja. Wir leben für Erweckung. Amen. Shakarabasakaradada. Also Glory Life ist ein Zentrum der Herrlichkeit und wenn es ein Zentrum der Herrlichkeit ist, ist es automatisch auch ein Zentrum der Erweckung. Amen, weil wo die Herrlichkeit sich freisetzt, setzt sich Erweckung frei. Halleluja. Der Geist der Erweckung, der Menschen überführt, wie sehr sie Gott brauchen, der Menschen zu Gott umkehren lässt, der Menschen befreit ihnen, sie reinigt, ja, die Sündenvergebung sie empfangen lässt und sie in einer neuen Dimension von Entschiedenheit und Hingabe für Jesus leben lässt. Amen. Halleluja. Und wir bestimmen letztendlich als Söhne und Töchter Gottes, in welchem Umfang Erweckung um uns herum passiert. Erweckung passiert so oder so. Wenn du ein Träger der Erweckung bist, passiert in einem gewissen Umfang immer Erweckung. Menschen um dich herum werden zu Gott gezogen. Sie werden sich dessen bewusst. Du hast Möglichkeiten, Menschen von Jesus zu erzählen. Du bist eine Wandel der Erweckung. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist eine Wandel der Erweckung. Halleluja. Wo du kommst, kann sich der Tod nicht halten. Halleluja. Preis den Herrn. Und gleichzeitig gilt, und darüber möchte ich heute Abend ein bisschen sprechen, der Schlüssel, damit eine möglichst große Anzahl von Menschen erfasst wird von Erweckung in unserem Umfeld und im Umfeld der Gemeinde Jesu insgesamt, der Schlüssel, damit es möglichst tiefgreifende Auswirkungen und breite Auswirkungen hat, ein wesentlicher Schlüssel ist Gebet. Amen. Sag mal Gebet. Halleluja. Ja, Johannes 16, 23, Vers 24 hat Jesus zum Gebet eine gewaltige Verheißung grundgelegt, ja, auf die wir uns immer berufen können, wo er sagt, Johannes 16, 23, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Also warum nicht ihn um Erweckung bitten? Warum nicht um ein größeres Maß an Erweckung in deinem Umfeld, in deinem Land bitten? Jesus hat gesagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Also warum immer nur für mein kleines Häuslein, mein kleines Sträßlein, mein kleines Kontolein, mein kleines Kindlein, mein kleines, was weiß ich, meinen kleinen Lebensradius beten? Lass uns doch einfach mal auch unseren Blick erheben und für das Größere beten. Amen. Jesus hat gesagt, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Und dann sagt er weiter, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also, wenn wir Erweckung noch nicht in dem Maße erleben, wie wir es gerne wollten, dann liegt es daran, dass wir ihn noch nicht gebeten haben. Für das Maß, das wir wollen. Amen. Vielleicht waren wir zu sehr mit uns selber beschäftigt, aber ich sage dir, der Heilige Geist ändert das in dieser Zeit radikal. Amen. Denn es beginnt mit Gebet. Letztendlich, weißt du weißt nie genau, wann eine Erweckung wirklich anfängt. Manche sagen, die Erweckung, auch historische Erweckungen, ich werde entweder heute oder das nächste Mal werde ich euch einen Bericht vorlesen von der Erweckung auf den Hebriden, ja, den schottischen Hebrideninseln, eine gewaltige Erweckung in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja, wo wirklich ganze Dörfer vom Bewusstsein der Gegenwart Gottes erfasst wurden, ja, bis auf den letzten Mann. Ja, da siehst du das. Diesen Bericht schreibt, der selber von Gott gebraucht wurde in der Erweckung, der Duncan Campbell, so heißt er, schreibt da in diesem Bericht unter anderem, ja, eigentlich hat die Erweckung begonnen, als sie begonnen haben zu beten. Amen. Als das Gebet für Erweckung begonnen hat, haben sie begonnen zu beten. Ja? Und das passt zusammen mit einer Schlüsselstelle auch für Gebet für Erweckung, die du interessanterweise im Alten Testament findest, und zwar in 2. Chronik 7, Vers 14. Ja? Das ist, ich sage mal so, 2. Chronik 7, Vers 14, da wird auch die Art von Gebet, weil es kommt auch immer ein bisschen auf die Art von Gebet an. Ja, man kann so und so beten. Ja. 2. Chronik 7, 14 wird die Art von Gebet, sag mal die Art von Gebet, wird die Art von Gebet beschrieben, die tatsächlich Erweckung auslöst. Amen. Willst du die Art von Gebet wissen, wie die tatsächlich Erweckung auslöst? Okay, dann lesen wir 2. Chronik 7, 14, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, wo es heißt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. ist interessant, vielleicht sagst du im ersten Moment, ja, Moment mal, das soll das Art von Gebet sein, das Erweckung auslöst, wenn er hier sagt, mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wer ist das? Mein Volk, über dem mein Name, das sind wir. Ja? Wenn die sich, das sich demütigt, das Volk, wenn sie beten, mein Angesicht suchen, von ihren bösen Wegen umkehren. Manche sagen, ja, Moment mal, die bösen Wege, das sind doch die Wege der Welt. Die Welt ist doch böse. Wir sind doch gar nicht so böse. Und er sagt hier, wenn sie von ihren bösen Wegen umkehren, dann werde ich vom Himmel her hören und werde ihre Sünden vergeben. Und dann, sagt er, werde ich ihr Land heilen. Mit anderen Worten, er sagt hier, hey, zuerst will ich, oder darum, das ist das, die Art von Gebet, die Erweckung hervorbringt, ist, dass wir uns demütigen, dass wir beginnen, uns reinigen zu lassen vom Heiligen Geist, dass wir beginnen, umzukehren von unseren bösen Wegen, weil böse ist ja immer nur, weißt du, das ist ein relativer Begriff. Also was aus den Augen Gottes böse ist, sagt die Welt noch, ist normal. Amen. Was aus den Augen Gottes böse ist, sagt vielleicht sogar ein Christ, der schon 20 Jahre gläubig ist, noch, es ist normal, weil er es noch gar nie realisiert hat. Amen. Ja, ich habe es schon die letzten Wochen immer wieder gesagt, weißt du, die eigentliche Sünde, von der Heilige Geist uns überführt, ist immer die Sünde, dass wir Gott nicht vertraut haben. Wer kann sich 100% sicher sein, dass du mit deiner Seele, also deine Seele immer so lebt, dass sie 100% Gott vertraut in allem und ihr alle ihre Entscheidungen immer aus diesem 100%igen Gottvertrauen trifft. In dem Maß, wie du es noch nicht tust, gehst du auf bösen Wegen. Es ist so. Ja, du kannst es beschönigen, kannst sagen, ja, ich bin halt noch nicht so weit und so weiter, aber aus der Sicht Gottes sind es böse Wege. Und deswegen sagt es Wort auch in 1. Petrus 4,17, sagt, dass das Gericht, das heißt die Reinigung beim Haus Gottes beginnt. Amen. Das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Das heißt, Gott schaut immer, also wenn er auf Deutschland schaut, dann schaut er nicht in erster Linie auf die Welt, wie übel sie drauf ist und was sie tut und was sie macht oder was sie nicht macht, sondern er schaut in erster Linie zuerst mal auf das Volk Gottes, wo sie stehen. Amen. Darauf schaut er. Ja, das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Evan Roberts, der die Erweckung in Wales wesentlich mit ausgelöst hat, da habe ich euch schon einen Bericht vorgelesen, glaube ich, das vorletzte Mal von der Erweckung in Wales. Evan Roberts hat gesagt oder beziehungsweise hat gebetet in dieser Erweckung, er hat immer wieder dieses eine Gebet gebetet und zwar hieß dieses Gebet, es ist ein ganz einfacher Satz, er hat gesagt, Herr, beuge die Kirche und rette die Welt. Amen. Beuge die Kirche, das sind wir. Amen, nicht das Gebäude, sondern beuge die Kirche, beuge die Gemeinde, beuge die Gläubigen und rette die Welt. Amen. Mit anderen Worten, wenn die Gemeinde, wenn das Volk Gottes sich beugt, dann ist die Rettung der Welt nicht weit. Es beginnt mit dem Volk Gottes. Das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Amen. Und deswegen, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie kehren um und so weiter, dann werde ich vom Himmel erhören und werde ihnen ihre Sünden vergeben und werde ihr Land heilen. Amen. Und die zweite Dimension, die in diesem Gebet drinsteckt, die zweite Ebene, die in diesem Gebet drinsteckt, ist, und das ist eben auch wichtig, dass wir das verstehen, um effektiv zu sein in unserem Gebet für Erweckung, es geht nicht nur um unsere eigene Sünde, sondern es geht tatsächlich auch um die Sünde der Welt. Aber es geht darum, dass wir mit der richtigen Herzenshaltung beten. Und wie ist die richtige Herzenshaltung? Die effektive Herzenshaltung. Die Herzenshaltung, die tatsächlich hervorbringt, dass Gott unser Land heilen kann. Die effektive Herzenshaltung ist die, dass wir uns demütigen und die Sünde der Welt mit auf uns nehmen, also uns mit unter die Sünde der Welt stellen sozusagen, sie mit auf uns nehmen, sie sozusagen im Geist für einen Moment zu unserer Sünde machen und so zu Gott kommen. Also das heißt im Riss stehen, das ist die Definition von im Riss stehen. Ja, Hesekiel 22, Vers 30, ich suchte einen Mann, der im Riss steht. Ich habe schon gesagt, im neuen Bund ist dieser eine Mann der Leib Christi, den Gott sucht. Gott schaut auf ein Land. Weißt du, Gott, ich werde nachher eine gewaltige Prophetie vorlesen, die wirklich für unsere Zeit noch mehr passt als 1999, als sie gegeben wurde. Aber damals hat sie auch schon gepasst. Also wenn Gott die Sünde in einem Land sieht, wenn Gott sieht, dieses Land ist eigentlich für Zerstörung bestimmt, so weit ist die Sünde gegangen, dann schaut er aus und er sucht nach einem, der bereit ist, im Riss zu stehen. Und was heißt es? Der eine ist der Leib Christi. Es ist nicht nur ein einzelner Mensch, sondern er sucht den Leib Christi. Er schaut im Leib Christi. Er schaut, gibt es da im Leib Christi, gibt es da Söhne und Töchter, gibt es da einen Überrest, sage ich mal, von Christen. Weil wenn du den Leib Christi insgesamt auch jetzt in Deutschland anschaust, dann stellst du fest, ein Großteil der Kirche ist von den Sünden der Welt total durchdrungen. Amen. Da gibt es gar keinen Unterschied mehr zwischen der Kirche und der Welt. In weiten Teilen, in ganz vielen Punkten, außer dass vielleicht man noch mal so ab und zu mal in die Kirche geht und irgendwie einer Liturgie folgt. Ansonsten gibt es da keinen großen Unterschied im Leben zur Welt, weil sie die Sünde so weit Raum bekommen hat. Aber Gott sucht einen Überrest, der sagt, nein, nicht mit mir, ich stehe in den Riss. Nicht, dass ich die Sünde in mein Leben reinlasse, nein, im Gegenteil. Aber ich stelle mich mit drunter und ich bringe diese Sünde zu Gott, nicht als die haben gesündigt, sondern als wir haben gesündigt. Kannst du das sehen? Wir. Weißt du, wir ist das Zauberwort. In den Riss treten bedeutet nicht mehr, ich bete für die, sondern ich bete wir. Kannst du sehen? Halleluja. Ich gebe dir ein paar biblische Beispiele für Männer Gottes, die im Riss standen. Im Alten Testament, kannst du das finden? Findest du diese? Ich meine, ich kann das jetzt nicht erschöpfen. Ich könnte Mose zum Beispiel auch erwähnen. Aber ich möchte einfach dir ein paar Bibelverse auch vorlesen, die das so richtig deutlich machen. Und da passt zum Beispiel Esra sehr gut. Esra war der Priester in der Zeit, als das Volk Israel nach der babylonischen Gefangenschaft wieder ins Land zurückkam und sie dann zuerst den Tempel wieder aufbauten und später die Mauer dann unter Nehemia die Mauer wieder aufbauten. Und dieser Priester Esra war ein Mann, der in den Geboten Gottes lebte. Damals ging es ja um die Gebote, um das Gesetz des Alten Bundes. Und dieser Esra lebte im Gesetz des Alten Bundes. Und dann ist hier die Rede von eines Tages, nachdem sie also verschiedene Dinge getan hatten für den Herrn, da im Tempel und so weiter, heißt es hier, als das nun vollbracht war, Esra 9, Vers 1 lese ich jetzt folgende, als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen deren Gräuel abgesondert. Mit anderen Worten, sie haben sie eins gemacht mit den Sünden der heidnischen Völker um sie herum. Kommt dir bekannt vor? Ja? In vielen Teilen des Leibes Christi finden wir das. Und dann sagt er genauer, nämlich von den Kanaanitern, den Hethitern, den Perizzitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Also mit denen allen ihren Göttern haben sie sich sozusagen vermischt, eins gemacht, in dem, und jetzt kommt's, denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erste ausgestreckt gewesen. Das heißt, es geht um ein Gebot, das Gott den Israeliten gegeben hat, als sie ins verheißene Land reingekommen sind, nämlich sie sollen keine Frauen von den Heiden für ihre Söhne nehmen, weil diese Frauen sonst, wie zum Beispiel Isabel, den Ahab und es gibt ganz viele Beispiele, wo das passiert ist, wo einfach die Frauen sozusagen aus den Heiden die Männer dann mit hineingenommen haben in ihren Götzendienst. Kannst du sagen, ist das diskriminierend? Nein, das war einfach damals die gesellschaftliche Ordnung, war einfach so, die Männer haben sich die Frauen genommen. Das war halt nicht umgekehrt. Ja. Umgekehrt hätte es genauso sein können. Die Männer hätten auch die Frauen zu ihren Göttern verführen können. Aber hier war es eben so, die Männer haben sich die Frauen geholt aus den Heiden. Die jüdischen Männer haben sich die Frauen aus den Heiden geholt und dadurch wurden sie verführt. Und damit war das Gebot Gottes übertreten. Das heißt, Sünde war sozusagen im Lager des Volkes Gottes. Und jetzt pass gut auf, was Esra tat. Weil das könntest du sein. Schau um dich in unser Land, schau, welchen Göttern sie alle nachhuren. Und du musst gar nicht so weit schauen, dass du nur in die Welt schaust, sondern schau die Kirchen an, schau auch manche Gemeinden an, was da läuft, schau an, wie Unzucht und Unreinheit und all diese Dinge Raum gewonnen haben. Schau dir es an. Und jetzt pass auf, was hat Esra getan? Er ist nicht aufgestanden und hat eine Wutrede gehalten. Als Beispiel. Ja. Er ist nicht aufgestanden und hat sie verflucht. Er ist nicht aufgestanden und hat gesagt, dann ist ja eh alles zu spät. Sondern was hat er getan? Als ich diese Sache hörte, Esra 9, Vers 3, als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Das ist jetzt nicht zur direkten, unmittelbaren, wörtlichen Nachahmung empfohlen. Die meisten von uns haben gar keinen Bart, den sie ausreißen können. Ganz froh sein. Aber darum geht es auch nicht. Sondern es war ein Zeichen der Betroffenheit. Es war ein Zeichen, hey, das Das zerreißt mir das Herz. Die Kleider zu zerreißen war ein Zeichen dafür. Das zerreißt mir das Herz. Er hat es sich aufs Herz genommen. Deswegen saß er wie betäubt da. Und dann heißt es Vers 4, das finde ich auch stark. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Sie haben angefangen zu zittern. Wow, wir waren untreu gegenüber diesem heiligen Gott. Was wird aus uns? Was wird mit uns? Ich aber, sagt es weiter, blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Und jetzt kommt es, Vers 5. Jetzt kommt das Gebet. Und um die Zeit des Abendopfers stand ich auf von meiner Selbstdemütigung, weil das war es eigentlich, ja, das Gewand zu zerreißen, die Haare auszureißen, den Bart auszureißen, war ein Zeichen des Herzens zerrissen, Selbstdemütigung, so nach dem Motto, das Schrecklichste ist mir widerfahren, was man sich nur vorstellen kann, ich bin der ärmste Mann, den es hier auf dieser Welt gibt, ja, obwohl er selber ja gar nichts von dem getan hatte. Versteht ihr? Das ist in den Riss stehen. Esra stellt es in den Riss. Und jetzt kommt's. Er stand auf von seiner Selbstdemütigung, nachdem ich nochmals mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich ließ mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände zu dem Herrn, meinem Gott, aus. Und ich sprach, und jetzt pass gut auf, wie er gebetet hat. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und ich scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Das ist der Hammer. Der hat keine fremde Frau genommen gehabt. Der war nicht individuell schuldig. Aber er hat sich unter die Schuld des Volkes gestellt. Er hat sich in den Riss gestellt. Er hat sich identifiziert. Er hat gesagt, wir. Das geht so weiter. Das Gebet ist ziemlich lang. Er sagt dann, von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis zum heutigen Tag. Und um unserer Sünde willen sind wir, unsere Könige, unsere Priester, der Gewalt der Könige der Länder preisgegeben worden, dem Schwert der Gefangenschaft und der Plünderung und der Beschämung des Angesichts, so wie es heute ist. Und so betet er weiter, immer geht es um uns. Er stellt sich mit unter die Sünde des Volkes. Und dann Vers 10 sagt er dann weiter, ich muss ein bisschen ausladen, sonst wird es zu lang. Er sagt dann, und nun, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen. Esra hatte sie nicht verlassen, die um ihn herum waren auch nicht. Aber er sagt, wir haben deine Gebote verlassen, die du durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast, indem du sprachst, das Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen, ist ein beflecktes Land und so weiter, wegen der Befleckung der Völker, der Länder und so weiter, so sollt ihr nicht eure Töchter ihren Söhnen geben und so weiter und so fort. Und ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne nehmen und so weiter. Und dann redet er noch ein bisschen weiter und dann sagt er in Vers 14, 14b, sagt er dann, musst du da nicht gegen uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass kein Überrest und keine Rettung mehr bleiben? Herr Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind als Gerettete übrig geblieben von Babylon, ja, wie es heute ist. Siehe, hier sind wir vor dir mit unserer Schuld, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen. Das ist der Hammer. Also, der hat sich reingestellt. Der hat sich in die Bresche geworfen, der hat gesagt. Der hat sich so verhalten, wie wenn er selber die größten Sünden begangen hätte. Ja, das bedeutet im Riss stehen. Okay, kannst du es sehen? Wir-Bewusstsein. Ja, er identifiziert sich. Die Last liegt auf ihm in dem Moment. Das ist der Geist der Fürbitte und du könntest auch sagen, der Geist der Fürbuße. Er tut stellvertretend Buße. Ja. Er bittet stellvertretend um Vergebung. Er bittet nicht nur für das Volk um Gnade, sondern er bittet stellvertretend um Vergebung, wie wenn er selber die Sünde begangen hätte. Ja. Halleluja. Also genauso entsprechend, wenn wir beten, wenn wir wirklich effektiv für Erweckung beten wollen, dann müssen wir sagen, wir, die Kirche Jesu Christi in Deutschland, ist von deinen Geboten abgewichen, ist von deinem Wort abgewichen, hat nicht mehr nach Gott gefragt, hat Gott nicht mehr gesucht, hat sich nicht für Gott interessiert, war lau, war gleichgültig. Und weißt du, wenn du da noch ein bisschen weiter betest, dann merkst du, dass doch vielleicht auch das ein oder andere sich davon auch noch in deiner Seele irgendwo vielleicht gefunden hat. Ja? Das merkst du dann auch. Du bist nicht völlig da außen vor. Aber weißt du, du stellst dich drunter auch unter die Dinge, die du selber nicht begangen hast, du identifizierst dich, du sagst auch, wir, das deutsche Volk, haben gesündigt. Ja, bist du Deutscher? Also die meisten von uns sind Deutsche. Ja? Österreicher, Schweizer, was auch immer du bist. Ja? Du stellst dich drunter, du sagst, wir, das Volk, haben gesündigt. Das ist effektives Gebet für Erweckung. Ja, ich gebe dir noch ein zweites Beispiel, um es noch ein bisschen zu vertiefen. Der Prophet Daniel. Ja, Mann Gottes, Daniel. Du findest ihn vor den neun kleinen Propheten. Daniel Kapitel 9 ist es auch. Daniel Kapitel 9 findest du auch ein Beispiel für diese Art von Gebet. Und da heißt es, das war, als er feststellte, dass Jeremia prophezeit hatte, dass nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon das Volk wieder zurückkommen sollte nach Israel. Da fängt er an zu beten und es heißt da Vers 3, ab Vers 4 lese ich vor, heißt es, und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und jetzt kommt's wieder. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Also Daniel ist einer der hochgeschätztesten Propheten des ganzen Alten Testaments. Der wird als heiliger Mann bezeichnet an mehreren Stellen, als Vorbild für alle. Ja, Daniel ist einer der ganz Großen im Alten Testament und trotzdem sagt er, wir haben gesündigt und wir haben uns vergangen, wir haben gottlos gehandelt, wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, o Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist. Weißt du, ist der Hammer. Also ein Mann, den Gott, es gibt auch Bibelstellen, könnte ich dir jetzt raussuchen, wo Daniel als der Gerechte bezeichnet wird. Der Gerechte, ein gerechter Mann Gottes, sagt hier, bei uns ist die Beschämung des Angesichts. Also das ist Identifikation mit der Sünde. Und das ist die Art von Gebet, so lehrt uns die Bibel, das ist die Art von Gebet, die Erweckung hervorbringt. Amen. Die Antwort des Himmels, geradezu erzwingt. Ja, du kannst das ganze Kapitel 9 in Daniel lesen, das ist ausführlich, da betet er und es ist immer dasselbe, immer wir, uns, ja, unsere Sünde, unsere Schuld, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, so geht es immer weiter. Und dann Vers 18 kommt er dann langsam zum Schluss, Daniel 9, Vers 18 sagt er dann, neige, mein Gott, dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name genannt ist, denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Halleluja. Und dann heißt es, während ich noch redete, ist interessant, ja, Gott hat ihn nicht mal ausreden lassen, während ich noch redete und betete und meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, hinlegte und während ich noch redete im Gebet, da zur Zeit des Abendopfers rührte mich der Mann Gabriel an, den ich am Anfang schon im Gesicht gesehen hatte, als ich ganz ermattet war. Und er wusste Bescheid, redete mit mir und so weiter. Und dann kommen verschiedene Visionen. Das heißt, die direkte Antwort des Himmels kommt auf diese Art von Gebet. Amen. Wie viele von euch wollen, dass ihre Gebete vom Himmel beantwortet werden? Also real beantwortet werden. Der Himmel wird angezogen von dieser Art des fürbittenden, fürbußetuenden Gebets. Amen. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie suchen mein Angesicht und sie bitten um Vergebung für ihre Sünden, dann werde ich vom Himmel her hören. Und werde ihr Land heilen. Amen. Werde ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Amen. Also das ist die Art von Gebet, in die Gott uns in dieser Zeit ruft. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott uns wirklich, ich werde morgen ein Wort im YouTube veröffentlichen, wo Gott wirklich mir klar gezeigt hat, auch in den letzten Tagen, dass Gott uns wirklich gerade jetzt auch speziell ein Fenster von etwa 3 Monaten, 3, 4 Monaten gegeben hat, wo wir wirklich intensiv in den Riss treten sollten für unser Land, das ist spezifisch für Deutschland jetzt auch, für andere Länder mag es vielleicht ein bisschen anders sein, aber spezifisch für Deutschland wirklich die nächsten 3 Monate und ein bisschen drüber darüber hinaus wirklich zu beten, dass wir nicht nur eine neue Regierung im Sichtbaren in unserem Land bekommen, sondern beten, dass wir wirklich eine neue geistliche Regierung bekommen, eine Wende im Geist, ja, eine völlig andere geistliche Ausrichtung in unserem Land. Ich glaube, dass wir da ein Fenster haben, um das freizusetzen, und das Fenster ist ja nicht ewig. Ja. Es ist nicht so, dass man Gebet für Erweckung ewig rausschieben kann und so nach dem Motto, naja, Gott wird schon Erweckung schicken, wenn er will. Ja. Das ist der größte Fehler, den die Christenheit machen kann. Ja, Gott wird schon, wenn Gott sieht, dass das alles ganz furchtbar ist, dann wird er schon irgendwas machen. Ja, natürlich macht er was, aber er sucht einen, der im Riss steht. Verstehst du, das ist wichtig zu sehen. Er sucht uns als Kanäle. Die jetzt letztes Wochenende dabei waren, erinnern sich vielleicht dran, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Veranstaltung es war, aber im Zuge des Lobpreises, ich glaube es war Samstagabend, hat Gott wirklich Fürbitter gerufen, ja, die wirklich eine Last vom Herrn bekommen sollen oder bekommen haben, auch am Wochenende, um wirklich in den Riss zu treten für das Land. Nicht jeder ist in gleicher Weise jetzt wirklich per Berufung ein hundertprozentiger Fürbitter, aber ich glaube, dass jeder im Leib Christi Fürbitte tun sollte. Und jeder sollte ein Teilhaber sein an diesem Geist des Gebetes, das Erweckung hervorbringt. Weil das ist das Ergebnis. Am Ende kommt Erweckung hervor. Ich werde es euch vorlesen von den Hebriden, was hervorgekommen ist durch Gebet. Ja, aber zuerst möchte ich euch jetzt an der Stelle gerne eine Prophetie vorlesen. Und zwar von einem Propheten aus Afrika, den Gott in Afrika sehr stark gebraucht hat in den 90er Jahren. Nach der Herrschaft von Idi Amin in Uganda war ja Uganda sowohl menschlich als auch geistlich als auch einfach wirtschaftlich und in jeder Hinsicht zerstört. Idi Amin war ein brutaler Gewaltherrscher. Und nachdem er dann aus der Power kam, kam dann schlussendlich der Präsident an die Macht, der heute immer noch an der Macht ist in Uganda. Und Gott hat eine geistliche Wende in Uganda geschenkt, und zwar sehr stark durch diesen Geist, von dem wir gerade sprechen, durch diesen Geist der Fürbitte. Und ein Prophet, der damals stark von Gott gebraucht wurde, den hat Gott 1999 nach Deutschland geschickt. Und ich weiß noch genau, diese Prophetie hat mich damals so getroffen, was er gesagt hat. Und das ist eigentlich nicht nur eine Prophetie, sondern es ist auch eine kleine Lehre über die Fürbitte und über die Sünde und so weiter. Aber ich möchte es euch einfach so vorlesen. Ich habe es ein bisschen gekürzt, weil sonst wäre es einfach zu lang. Aber einfach die Essentials sind drin. Aber es dauert ein bisschen. Also mach dir es bequem und hör gut zu und lass es vor allen Dingen in dein Herz rein. Und was er sagt, John Mulinde 1999, er sagt hier, und das war, als er nach Deutschland kam, ja, und es ist eine Prophetie für Europa und für Deutschland, er sagt, ich sah die Karte von Europa, und als ich auf die Karte schaute, sah ich, dass etwas von unten durchstach. Und da war ein Loch, und Rauch kam aus diesem Loch. Da war dicker, schwarzer Rauch. Aus dieser Rauchsäule heraus kam ein feiner, schwarzer Nebel, der sich über das Land verteilte. Und während er sich ausbreitete, wurde das Land mehr und mehr unklar. Und während ich zuschaute, wie diese schwarze Wolkensäule in den Himmel aufstieg, breitete sich der schwarze Rauch wie Wolken aus. Es wurde zu einem Pilz, schwarze, dicke Wolken. Dann kamen sie allmählich herunter und ließen sich nieder. Dann plötzlich brach das Licht aus der Mitte der Wolke heraus. In der Mitte des Kontinents, es brach ein sehr kraftvolles Licht aus, sehr, sehr gleißendes Licht, so wie die Sonne aus einer Wolke hervorbricht. Mit Herrlichkeit verbreiteten sich die Strahlen über die Welt. Die Strahlen verbreiteten sich über Asien, Russland, Fernost. Es strahlte bis nach unten, nach Australien, über ganz Afrika, über Südamerika, über Amerika, Kanada und hoch zum Norden. So ein kraftvolles Licht ging aus. Und in diesem Moment konnte ich sehen, wie das Licht reiste, es sich ausbreitete. Und während es sich ausbreitete, traf es auf Strahlen, die aus anderen Nationen kamen. Und dann verschwand das Bild und ein Bibelwort kam, Jesaja 60, 1 bis 5. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Dann wirst du deine Lust haben und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Halleluja. Als dieses Bild verschwand, sagte ich, Herr, was bedeutet das? Und der Herr fing an, zu mir zu sprechen. Er sagte, der Rauch, den du siehst, ist die Kraft des Bösen, die aus Europa aufsteht.

Unglücklicherweise ist Abraham mit seinen Forderungen nicht bis zum Ende durchmarschiert. Und schließlich kam Gericht auf Sodom und Gomorra. Wieso? Gott wollte Sodom und Gomorra nicht zerstören. Gott wollte das nicht tun. Hesekiel 22, 30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land oder in den Riss vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Halleluja. Die Frage ist, findet er heute jemand? Amen. Die musst du beantworten. Er kommt herunter und er sagt, ich suche nach einem Mann, ich suche nach einer Frau, die vor mir stehen werden für dieses Land, die sich schützend zusammenstellen, die die Beziehung wiederherstellen, dass die Menschen wieder zu mir gezogen werden. Ich schaue nach einem Mann oder Frau, der im Riss steht für dieses Land. Warum? Sodass mein Zorn nicht ausgegossen werden muss, sodass Gericht nicht kommen muss auf das Land, aber ich habe keinen gefunden. Deshalb musste ich meinen Zorn auf das Land gießen, damals, ja, Sodom und Gomorra. Ich habe ihn bezahlt, entsprechend ihrer eigenen Schwüre. Ihr Lieben, vielleicht möchtet ihr das nicht gerne hören. Vielleicht glaubt ihr es auch noch nicht einmal. Ich kenne nicht euren theologischen Hintergrund, auf dem ihr steht, sagt er. Aber ganz egal, ob ihr es hören wollt oder nicht, lasst es proklamiert sein. Gericht ragt drohend über eurem Land. Gericht hängt wie eine Wolke über diesem Land. Die Sünde dieses Landes hat ihre Fülle erreicht. Gott kann dieses Land nicht mehr länger ignorieren. Vielleicht haben die Menschen getan, was immer sie wollten und sie sind damit gut weggekommen. Aber jetzt kann das nicht mehr länger geschehen. Gott kann das nicht mehr länger ignorieren. Gott schreit aus. Die Trompete wird geblasen. Steht auf, sucht den Herrn. Steht auf, lasst alles fallen, was euch beschäftigt, was euch versucht abzulenken. Verändert eure Prioritäten. Schreit zu Gott, schreit zu Gott, schreit zu Gott. Gott ist barmherzig, er wird hören, er wird handeln. Seid nicht eingeschüchtert durch die Macht der Welt. Seid nicht eingeschüchtert durch die Stimme der Welt. Seid nicht eingeschüchtert durch die Verschwörungen und Ratsversammlungen der Bösen. Die Bestimmung dieses Landes liegt nicht in ihren Händen. Die Bestimmung dieses Landes liegt nicht in den Händen von Politikern. Sie liegt nicht in den Händen der Mächtigen und Kraftvollen, noch nicht einmal in den Händen der Geschäfts- und Wirtschaftsleute. Die Bestimmung dieses Landes liegt in den Händen des Volkes, über dem mein Name ausgerufen ist. Der Herr sagt, wenn sich mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt und betet und mein Angesicht sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ich werde ihr Land verändern. Ich werde ihr Land segnen. Es ist das Volk, welches gerufen ist nach dem Namen des Herrn. Wenn wir uns hier nun heute entscheiden, Herr, hier bin ich, dann kann Gott beginnen. Verachte niemals die kleinen Anfänge. Deutschland kann berührt werden vom Feuer Gottes. Ja, noch einmal. Das ist der Hammer. Ne? Wow, du spürst, da wird es. 25 Jahre später. Amen. Und ich glaube, diese Prophetie ist für heute. Ja. Sie ist auf der einen Seite, war sie für damals, aus der heutigen Perspektive zeigt sie uns, dass sie sich bestätigt hat, was das Wachstum der Sünde angeht. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott in dieser Zeit noch einmal wirklich dieses Fenster der Gnade auftut. Und wenn sein Volk, über dem sein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet und den Herrn sucht und sich in den Riss stellt für dieses Land, dann kann Gott dieses Licht aus der Mitte des Kontinents hervorbringen und das wird die Finsternis neutralisieren. Und dann kann sich die Finsternis nicht niederlassen, sodass praktisch niemand mehr wirken kann. Also wir denken immer, wenn wir an Nordkorea denken, denken auch die armen Nordkoreaner unter was die leben müssen, das ist ja furchtbar, wie die vegetieren müssen, die Christen keine Chance, wenn sie überhaupt wenn irgendwo sich jemand bekehrt, dann ist er sofort im Arbeitslager und wird zu Tode gefoltert und was weiß ich. Ich sage dir, das kann in Deutschland genauso passieren. Wenn die Finsternis sich niederlässt über einem Land, dann ist die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Aber das Licht Gottes ist stärker. Wenn sein Volk, über dem sein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und sie suchen sein Angesicht, dann wird er vom Himmel her hören. Amen. Die Frage ist, bist du bereit, so jemand zu sein, der in den Riss steht? Ich habe schon am Anfang gesagt, nicht jeder ist in gleicher Weise zur Fürbitte, zum Gebet in dieser gleichen Dimension berufen. Es gibt Leute, die sind zum vollzeitlichen Gebet berufen. Ja. Amen, das ist nicht jeder. Ja. Aber jeder ist berufen zur Fürbitte. Jeder kann gemeinschaftlich in den Riss treten. Wenn wir gemeinschaftlich in den Riss treten, dann hat es Power. Ja. Dann hat es Kraft. Wenn wir uns diesem Himmels ich sage mal, himmelsstürmendem Gebet neu hingeben, dann hat es Kraft. Ja? Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du einfach einen Ruf Gottes spürst, ja, wie von euch spüren da einen Ruf Gottes, sich einfach diesem Geist hinzugeben, diesem Geist der Fürbitte, wie viel haben wir ein Zeugnis im Herzen? Ja, das ist das, was Gott sagt, lass uns sehen. Okay, dann lass uns einfach mal zusammen aufstehen, lass uns einfach mal, jeder, der dieses Zeugnis in seinem Herzen spürt, ja, das ist dieser Zeitpunkt, wo wir wirklich in den Riss stehen, das ist dringend, ja. Gott hat dein Herz berührt, dann lass uns gerade, auch wenn du über Livestream zuschaust, ja, Gott hat dein Herz berührt, Gott hat zu dir gesprochen, Gott hat dir gezeigt, ja, es ist dringlich, das Zeitfenster ist nicht ewig, wir können es nicht aufschieben, es duldet keinen Ausschub, Gott schaut in diesem Land, Gott schaut, ob er dieses Land weiter der Zerstörung anheimgeben muss, Gott schaut, ob er zulassen muss, dass in diesem Land der Tod die Oberhand gewinnt, nicht nur irgendwo in verborgenen Ecken oder mit einer erhöhten Kriminalitätsrate, sondern wirklich in einer Weise, wie es dieses Land vielleicht noch gar nie gesehen hat. Ob er diesem Tod Raum geben muss in diesem Land. Gott schaut, aber Gott will nicht diesem Tod Raum geben, sondern Gott hält Ausschau nach denen, durch die er es aufhalten kann. Amen. Und das sind nicht in erster Linie die Politiker, sondern er sucht nach denen, die in den Riss treten. Amen. Er sucht nach denen, die beten. Er sucht nach denen, die in diesen Geist des Gebets gehen. Halleluja. Halleluja. Ach komm, lass uns doch vielleicht so machen. Ich glaube, das ist wirklich so ein entscheidender Moment. Lass uns doch zusammen zum Altar hier nach vorne kommen. Vielleicht können wir das Pult einfach nach oben tun. Dann haben wir hier vorne Platz. Lass uns einfach vor den Altar gehen und uns einfach Gott hingeben auf diese Weise. Halleluja. Wenn du einfach diesen Ruf spürst, auch du über Livestream, geh einfach mit da rein, ja, und gib dich einfach hin. Fang einfach an, im Geist zu beten. Ja, fang einfach an, im Geist zu beten. Oh ja, erheb deine Stimme. Weißt du, wir sind dieser eine Mann. Wenn du sagst in deinem Herzen, jawohl, Herr, ich höre den Ruf. Ich trete mit ein in den Riss. Halleluja. Sprich mir einfach mal nach. Sag einfach, ja, ja, Vater im Himmel. Ich höre den Ruf. Ich höre den Schrei deines Herzens. Einen Mann zu finden. Deinen Leib zu finden. In diesem Land. Der in den Riss tritt, mit Gebet und mit Flehen, mit Fürbitte, für Buße, mit dieser Entschiedenheit, mit dieser himmelstürmenden Entschiedenheit und Identifikation mit der Sünde in unserem Land. Herr, wir wollen die Sünde in unserem Land nicht ignorieren. Wir wollen sie nicht von uns wegschieben. Wir wollen nicht sagen, die und wir. Sondern Herr, wir sagen, wir haben gesündigt. Wir als dein Leib haben gesündigt. Wir waren lau und gleichgültig. Wir haben der Sünde Raum gegeben in unserem Leben. Der Sünde des Misstrauens dir gegenüber. Alle möglichen Arten von Sünden, Herr. Wir als Kirche Jesu Christi haben Raum gegeben der Sünde in unserem Land. Haben zugelassen, dass die Sünde überhand nimmt in Deutschland. Dass die Sünde wächst in Deutschland. Seit 25 Jahren und noch länger wächst. Seit Jahrzehnten wächst. Wir haben es zugelassen. Wir haben dem Raum gegeben. Und Herr, wir bitten nicht um Vergebung. Wir bitten nicht um Gnade. Wir treten in den Riss. Herr, wir sagen, Herr, nimm unser Leben. Im Riss. Zwischen der Sünde. Und unserem Volk. Und Herr, wende das Schicksal unserer Nation. Wende das Schicksal des Volkes Gottes. Herr, vergib uns. Herr, lass dein Angesicht neu über uns leuchten. Gib uns Gnade. Reinige uns. Reinige uns als Volk Gottes. Wir kehren um und wir glauben, dass wenn wir um Vergebung bitten, dann wirst du vom Himmel her hören. Du wirst uns vergeben. uns reinigen und du wirst unser Land heilen. Halleluja, Halleluja. Und Vater, so setzen wir heute Abend dein Feuer frei über unsere Nation, Herr, dein Feuer frei über Deutschland, dein Feuer frei über dem Leib Christi. Und wenn du aus einem anderen Land kommst, über Livestream zuschaust, dann setz es frei über deine Nation. Weißt du, es ist nicht so, dass Deutschland so viel schlimmer ist als die anderen Länder in Europa. Ja, wir sitzen da so alle ziemlich fast im gleichen Boot, mit vielleicht kleinen Nuancen in den Unterschieden. Aber ja, tritt in den Riss für dein Land. Tritt in den Riss, fang an zu beten. Oh, erheb deine Stimme. Oh, fall mit einem Feuer der Errettung. Oh, nicht mit dem Feuer der Zerstörung. Heiliger Geist, fall mit dem Feuer des Glaubens. Oh, fall mit einer neuen Entschiedenheit, Herr. Oh, fall mit einer neuen Liebe zu dir, Herr. Oh, fall mit einem neuen Glauben in Bezug auf dein Wort, Herr. Oh, fall mit einer neuen Demut, Herr, auf dein Leib, Herr. Fall mit einer neuen Demut, Herr, auf dein Volk, Herr. Fall mit einer neuen Demut vor dir auf Deutschland, Herr. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, Herr, erhebe dein Angesicht über Deutschland, Herr. Oh, Herr, erhebe dein Angesicht über Europa. Oh, Shekaramanda karararararara. Oh, lass uns beten. Korabasiyararamashiyararararara. Oh, Shekarabasiyararararara. Oh, Rabasiyararalabashikarararara. Oh, Rabasiyararara. Oh, Vater, wir erkennen an, wie tief unser Land gesunken ist, Herr. Herr, wir erkennen an, wie tief dein Leib gesunken ist in diesem Land, Herr. Aber Herr, wir vertrauen deiner Gnade, Herr. Herr, wir vertrauen deiner großen Gnade, Herr. Oh, Herr, wir vertrauen der Kraft deines Blutes, Jesus, Herr. Oh, wir vertrauen, Herr, dieser lebensverändernden Kraft deines Blutes, Herr. Oh, wir vertrauen, Herr, dass du deinen Geist ausgießt, Herr. Oh, gieß den Geist der Gnade und des Flehens aus, Herr, auf dein Leib, Herr. Überall, Herr, lass diesen Geist des Gebets, der Fürbitte, der Fürbuße in unserem Land nicht mehr verstummen, Herr, sondern entzünde ihn ganz neu, Herr. Entzünde ihn ganz neu, auch gerade über der jungen Generation, Herr. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist, mit diesem entschiedenen Gebet, Herr. Herr, das wirklich die Wende bringt in unserem Land, Herr. Herr, das wirklich den Unterschied macht, Herr. Herr, sodass du dieses Land nicht verheeren musst. Herr, wir glauben, dass wir diese letzten 25 Jahre überhaupt nur so erleben konnten, wie wir es erlebt haben. Herr, weil es Leute gab, die damals schon auf dieses Wort reagiert haben, Herr. Und die in den Riss gestanden sind, Herr. Die in den Riss getreten sind, Herr. Herr, sonst wird es noch ganz anders aussehen in unserem Land, Herr. Aber Herr, wir sehen, Herr, jetzt ist es wirklich gefährlich geworden in unserem Land, Herr. Herr, jetzt ist es wirklich an der Grenze, jetzt ist es an dem Kipppunkt, Herr. Herr, diese Monate, Herr, sind entscheidende Monate, Herr. Herr, diese Zeit, in der wir leben, ist eine entscheidende Zeit, Herr. So lass uns durchpressen, Herr. Lass uns durchpressen, Herr. Lass uns den Unterschied machen in dieser Zeit, Herr. Lass uns den Unterschied machen in dieser Zeit, Herr. Herr, sodass die Dinge geschiftet werden, Herr. Oh, dass es noch einmal verhindert wird, Herr. Herr, dass noch einmal das Schlimmere verhindert wird, Herr. Herr, dass noch einmal Erweckung kommt, Herr. Herr, dass dieses Licht durchbricht über Europa, Herr. Oh, dass dieses Licht durchbricht, Herr. Oh, dass John Molinde damals gesehen hat, Herr, dass es durchbricht durch die Wolken der Finsternis, Herr. Dass es hell leuchtet, Herr. Und diesen Kontinent durchstrahlt, Herr. Herr, die Kontinente der Welt durchstrahlt, Herr. Die ganze Welt durchstrahlt, Herr. Dieses Licht so stark wie nie zuvor in der Geschichte, Herr, lass es strahlen, Herr, so stark wie nie zuvor, Herr. Oh, größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, Herr. Lass es heller strahlen als je zuvor, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, Shekadar. Herr, wir wollen nicht sein wie der König Joasch, Herr, oder Joasch, der nur 5-mal auf den Boden geschlagen hat oder nur 3-mal auf den Boden geschlagen hat, Herr, sondern wir wollen diejenigen sein, die 7-mal auf den Boden schlagen. Herr, Herr, die durchbrechen, Herr. Oh, ey. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Komm mit diesem Geist auf uns, Herr. Komm mit diesem Geist der Fürbitte auf uns, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist, auf dein Volk, Herr. Oh, komm und lass uns nicht länger abgelenkt sein. Lass uns nicht länger hier und dort surfen, Herr. Herr, sondern lass uns ausgerichtet sein, Herr. Lass uns ausgerichtet sein im Gebet, Herr. Lass uns ausgerichtet sein im Durchbrechen, Herr. Lass uns ausgerichtet sein in der Entschiedenheit, Herr. Herr, Erweckung oder wir sterben, Herr. Erweckung oder wir gehen unter, Herr. Erweckung in Deutschland. Erweckung in Österreich. Erweckung in der Schweiz. Oh, sende deinen Geist. Sende deinen Geist. Feuer. Oh, Feuer. Oh, Feuer. Sende deinen Geist. Sende deinen Geist des Feuers. Oh, Shekarabasikara lalamando korobosandadada. Oh, Shekaramando korobosialalalanana. Oh, komm noch mehr, Heiliger Geist. Übernimm uns, Heiliger Geist. Übernimm uns mit dem Geist des Gebets. Übernimm deine Söhne und deine Töchter. Mit dem Geist des Gebets rufe dir eine Armee, Herr. Herr, so wie zur Zeit von Elia, als du gesagt hast, Herr, nicht alle haben ihre Knie gebeugt vor Baal, sondern du hast dir 7000 übrig behalten, Herr. Oh, gib uns diese 7000 in Deutschland, Herr. Oh, wir setzen es frei, Herr. Herr, 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, den vollständigen Überrest, Herr. Die ihre Knie nicht gebeugt haben, Herr. Herr, lass sie jetzt in den Riss treten in dieser Zeit. Lass sie jetzt auf den Plan treten in dieser Zeit. Lass sie jetzt nicht mehr schweigen, Herr, sondern lass ihre Position einnehmen, Herr. In der Fürbitte und im Gebet, Herr. Oh, rakaba mama sikara la la ba shikara da da da da. Oh, rakama mama sikara da da da da da. Halleluja. Wenn irgendjemand beten möchte von euch, ihr könnt euch gerne das Mikrofon nehmen. Das liegt da vorne auf dem Silbertablett. Nehmt ihr einfach das Mikrofon und tritt einfach in den Riss. Wenn du spürst, der Geist der Fürbitte, der Geist der Fürbuße kommt auf dich, dann tritt einfach in den Riss und geh ans Mikrofon. Kerabasi kanamashi kararalamando dododo. Oh Vater, wir sagen, wir brauchen dich verzweifelt in diesem Land, Vater. Wir kommen als eine Armee zu dir, Vater, als eine Einheit, Vater. Wir sind alle verloren ohne dich, Vater. Wir preisen dich, Vater. Wir sagen ganz neu, wir sind verloren ohne dich in Deutschland, Vater. Wir sind verloren ohne dich in Europa, Vater. Wir brauchen deine Wende, deine Liebe, Vater, deine Durchschlagskraft, deine Erweckungskraft, Vater. Wir brauchen sie, Vater. Wir brauchen sie so stark, Vater, wie nie zuvor, Vater. Wir wollen deine Herrlichkeit noch mal ganz neu sehen, Vater. Und der Ausbruch deiner Liebe und Gnade, Vater. Der Umkehr, Vater. So wie wir umgekehrt sind, Vater. Wir brauchen sie noch mehr, Vater. Es läuft einfach zu viel schief, Vater. Zu viel ist weit weg von dir, Vater, in der Gesellschaft, Vater. Oh, wir suchen dich, Vater, ganz neu heute. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich neu ausgießt über unser Land. Über jeden Einzelnen hier, über jeden Seelen in diesem Land, in Europa, dass Länder weg werden, verbunden werden, dass dein Leib verbunden wird, stärker wird, in Einheit wandeln wird, in Liebe wandeln wird, Vater. Und dass wir durchbrechen als dein Volk, dass wir durchbrechen als dein Volk, an Orte, dass wir durchbrechen, Vater, dass wir gesendet werden von dir persönlich, gesendet und durchbrechen und die Welt verändern, Vater, so wie wir es immer hier hören. Wir sind die Söhne der Herrlichkeit, Vater, und wir brechen durch. Wir brechen durch, wir geben uns nicht mehr mit Lauheit zufrieden. Wir brechen durch. Papa, und wir setzen es frei, dass das Prophetische in Deutschland wieder vorkommt. Deutschland war Missionsland gewesen und wir setzen frei, dass dieser Pioniergeist in Deutschland wieder hervorkommt. Deutschland wird blühen und nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn neu verkünden. Ja, Vater, komm mit deinem Feuer. Komm mit deinem Feuer auf unsere Nachbarn, Herr. Komm mit deinem Feuer auf unsere Freunde. Komm mit deinem Feuer auf Arbeitskollegen. Komm mit deinem Feuer auf die Menschen, denen wir täglich begegnen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du sie zu dir ziehst an dein Herz, Herr. Ich danke, Herr, für den Shift in der Gesellschaft zu dir, Herr. Danke, Herr, vergib uns die Schulden, Herr. Vergib uns, was wir den Kindern getan haben, die gestorben sind durch unsere Hände, Herr. Vergib uns, vergib uns, vergib uns, Herr. Halleluja. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, sende du Wellen massiver Evangelisation durchs Land. Herr, dein Wort soll verkündet werden in den Stadien, dein soll Wort verkündet werden in den großen Hallen, Herr, hier in den Messehall. Setz du uns in Feuer, Gott, setz du Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Herr, Feuer. Lass die Evangelisten aufstehen, lass dein Wort gepredigt werden. Feuer, Herr, in den Medien, in den Hall, in den Stadien, wo 80.000 Menschen den Ball zujubeln. Herr, wir sagen, diese Stadien in Deutschland weinen wir für dich. Diese Stadien in der Schweiz für dich, in Österreich. Diese Stadien sind für dich gebaut. Du bist der Herr Zebaoth, du bist der wahre König, du regierst über unserem Land. Dir gebührt die Anbetung und nicht einem Ball aus Leder, Gott, und diesen Götzen reißen mir runter. Dir gehört die Anbetung. Diese Völker sollen dir zujubeln und nicht einen Ball aus Leder. Komm mit deinem Feuer! Feuer, Gott! Komm mit deinem Feuer! Brich durch, Gott, überall im ganzen Land. In Jesus' Name. In Jesu Namen. In Jesus' Name. Ja, Vater, und wir proklamieren auch führende Männer, die in die Politik, die nach dir fragen, die dich kennen, die in der salomoischer Weisheit das Land regieren, die jedem Rede und Antwort stehen können, die für dein Wort stehen, die für deine Gebote stehen, die letztendlich für dich stehen, Herr. Wir setzen sie frei im Namen Jesu in der geistlichen Welt, dass Männer wirklich in die führenden Ämter der Politik kommen und dass wir in Zukunft einen Bundeskanzler haben werden, der dich kennt, der dich ehrt und der nach dir fragt, der bekennt, wir brauchen Gott, wir brauchen Gottes Hilfe, denn sonst können wir das Land gar nicht richtig regieren. Vater, wir setzen sie frei in Jesu Namen. Vater, und wir kommen vor deinen Thron und wir treten in den Riss und beten um Vergebung für die Gottlosigkeit in unserem Volk, dass sie dich aus den Schulen herausgenommen haben, aus den Gerichtszellen, aus den Ämtern, aus den Familien. Und das Böse nennen sie gut und das Gute nennen sie böse. Herr, vergib diese Verwirrung in unserem Land. Vergib, und wir treten in den Riss und wir beten, Herr, dass du reinkommst mit deinem Heiligen Geist, dass deine Gnade nochmal mächtig wirkt in unserem Land. Du bist ein Gott, der sagt, dass wir kühn vor den Gnadenthron kommen dürfen. Und für das brauchen wir Gnade, für das, dass unser Land wirklich so gottlos geworden ist. Und ich bete, dass der Geist der Furcht des Herrn, wirklich der Geist der Furcht des Herrn in unserem Land regiert. Und fang du bei deinem Volk an, Herr. Und ich bete auch um Vergebung für das, was in den Kirchen geschieht, dass man sich eins macht mit dem Bösen, dass dieser Geist der Verwirrung da nicht Halt gemacht hat. Und ich bete wirklich, dass da der Geist der Erweckung reinkommt, dass denen die Augen aufgetan werden und dass Überführung kommt in deinem Volk, sodass sie wirklich dich wieder erkennen und dass die Ehrfurcht vor dir den ersten Platz einnimmt in unserem Leben und in unserem Land. Im Namen Jesu. Herr, ich danke dir, dass die Menschen erkennen, dass diese Sicht und dieses Reden oder auf Sichtbare schauen, dass das nicht die Lösung ist. Und wo sie vielleicht schon den Kopf in den Sand gesteckt haben und sagt, es wird immer schlimmer, kannst eh nichts machen, dass das eine Lüge ist, weil du, Jesus, hast vollbracht. Und du, wenn du da reinkommst, wenn die Menschen erkennen, dass sie dich im Herzen haben, dass sich alles verändert durch deine Liebe, durch deine göttlichen Ordnung. Und Vater, ich danke dir, dass dann den Menschen das wie Schuppen von den Augen fällt, die Verblendung vom Feind, und dass sie die Wahrheit erkennen, nämlich dich. Und Vater, ich danke dir, dass wir das wirklich, du hast uns jetzt in die Zeit gestellt, um dass wir das erleben dürfen, dass es eine Wende gibt, nämlich dass du übernimmst und nicht der Feind, in Jesu mächtigem Namen. Ja, Vater, wir beten wirklich um Gnade. Wir sagen wirklich Gnade. Herr, gib uns Gnade. Gib uns Gnade. Gib deinem Volk Gnade, Herr. Gib unseren Ländern Gnade. Gib Deutschland Gnade. Gib der Schweiz Gnade, Herr. Gib ganz Europa Gnade. Oh, gib uns Gnade, Herr, Gnade. Herr, du hast uns Gnade am Kreuz gezeigt. Und wir beten um diese Gnade. Wir beten um diese Gnade, nicht unterzugehen, wie auf der Titanic. Herr, sondern Gnade, Herr, Gnade. Gnade, Gnade, dass Europa nicht wie die Titanic und diese ganze Welt untergeht, sondern dass das Licht wirklich, wir sagen, das Licht bricht durch, das Licht bricht durch, das Licht bricht durch, das Licht bricht durch, das Licht bricht durch. Halleluja, wie noch nie zuvor. Und wir werden Erweckung sehen, wie noch nie zuvor, wie noch nie zuvor. Dieser ganze Kontinent, wie nie zuvor, wie nie zuvor, wie nie zuvor. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wir Zauberei Raum gegeben haben in unserer Mitte, wir Rebellion in unserer Mitte Raum gegeben haben. Herr, steh du auf und nimm du das weg. Nimm du diesen schwarzen Schleier weg über unserem Land, über unsere Nation, Herr. Nimm du diesen Dunst weg, dass die Menschen sehen können, Herr, dass sie aufwachen können, dass sie sehen können, dass sie sehen, dass du es gut meinst, dass deine Wege gut sind und dass sie wirklich umkehren zu dir, dass sie merken, aus welchem Tod sie auferstanden sind. Herr, lass uns umkehren zu dir. Mach du die Augen offen, Herr. Nimm du alle Schleier weg, Herr. Lass uns dein Licht sehen. Komm her, komm her. Ja, und ich sehe Deutschland als den verlorenen Sohn und ich rufe aus, Deutschland, du verlorener Sohn, du erkennst jetzt, dass du bei den Schweinen gelandet bist, du erkennst jetzt, dass es Zeit ist, zum Vater zu gehen, und wir rufen Deutschland, den verlorenen Sohn, zum Vater, ins Vaterhaus hinein. Deutschland rennt jetzt zum Vater, ins Vaterhaus hinein, in Jesu Namen. Ja, und ich habe während dem Gebet das Meer gesehen und es war still und da waren ganz viele Boote, die rausgefahren sind und wie so die Menschenfischer, die so gesucht haben. Ja, und Vater, ich bitte dich wirklich, dass du jegliche Art von Wutpredigten von der Christenheit wegnimmst. Dass du jegliche Art von Demut und von zutiefster Betroffenheit über die Christenheit bringst. Dass sie sich bewusst sind, wie sehr der Nächste leidet. Dass wir die Last des anderen verstehen, als wär's unsere eigene. Und bitte veränder du unser Herz, Herr Jesus. Bring uns einen autistischen Glauben nach Deutschland. Der authentischen Glauben, Entschuldigung. Der wirklich echt ist. Wir wollen Echtheit. Wir wollen eine echte Beziehung mit dir, Vater Gott. So viele Menschen haben keinen Vater. So viele Menschen haben ihren Vater nicht kennengelernt. Lass sie eine Begegnung mit dir, Vater, haben durch dich, Jesus Christus. Danke, dass du dich in vollkommener, wunderbarer Weise in Deutschland manifestieren wirst, und gebrauche uns. Veränder unser Herz, wenn es notwendig ist. Veränder unser Herz, Jesus. Danke, dass du ein guter Vater bist. Wir nennen dich Abba. Wir nennen dich Abba. Vater, vergib einfach da, wo wir versagt haben als Eltern, Herr. Wir bitten um deine Hilfe, einfach um Weisheit. Und wir gehen wirklich in den Riss, einfach wo unsere Jugend einfach rebelliert hat und wo wir dieser Rebellion auch einfach nicht dagegen gestanden sind, wo wir geschwiegen haben, Herr. Vergib uns mit deinem heiligen Blut, Herr. Hilf uns einfach, dass wir ein Rückgrat haben, dass wir aufstehen, wo Dinge schief laufen, Herr. Dass wir einfach unseren Mund aufmachen, dass wir nicht Menschenfurcht haben, sondern dass wir aufstehen, die Dinge ansprechen und dass wir einfach mit deinem Licht stehen, weil dein Licht siegt überall. Vater, wir danken dir, dass du diese ganze Dunkelheit in dieser Welt einfach mit deinem Licht durchdringst. Und dein Licht ist stärker als dieses ganze Wahnsinn, Herr. Danke, der Nebel einfach auch keine Chance hat mit deinem Licht, Herr Jesus. Das Durcheinander hat keine Chance in Jesu Name. Vater, ich danke dir einfach, dass du Vollmacht schenkst, dass du unsere Jugend weckst, Herr, dass du sie wachrüttelst, dass du Visionen und Träume schenkst, Herr, dass du den Jugend so wachrüttelst, dass die wirklich anfangen zu predigen in der Schule, in Kindergarten. Jesus, danke, dass du da mit deinem Licht durchdringst, dieser ganze System. Danke, dass du einfach für dich nichts unmöglich ist und dass wir noch wirklich eine Erweckung in vollem Ausmaß erleben alle. Amen. Wir danken dir, Jesus. Ja, danke für deine Barmherzigkeit, Jesus. Wir beten für Deutschland. Wir sagen, lass uns zu dir kommen mit voller Herzen, Jesus. Wir danken dir, dass deine Barmherzigkeit, du bist ein guter Gott, der uns so liebt, Herr, und seine Barmherzigkeit kennt keine Grenze, Herr. Und wir danken dir, dass deine Licht jetzt in der Mitte da ausbricht, Jesus. Deine Geist, die das ausbricht, Jesus. Wir sagen, dass das verbreitet sich. Das kommt jetzt in die Herzen des Menschen. Es fängt schon von der Gemeinde an, Jesus. Es fängt von uns Christen an, Jesus. Wir danken dir, dass du uns so kennst und liebst. Wir danken dir, dass dein Licht bricht in die Familie hinein. Dein Licht bricht in die Politik hinein. Dein Licht bricht in jede Aspekte von der Gesellschaft, jede Bereiche von der Wirtschaft, Jesus. Wir danken dir, dass du uns schon so lieb hast. Wir legen alles in deine Hand, Jesus. Wir sagen, dass deine Hand ist groß. Deine Weisheit ist groß und wir legen alles an dir. Wir sagen, hab Barmherzigkeit an unser Herzen, Jesus. Erbarme uns. Danke, Jesus. Oh. Shakarimbi, Shakarimbi, Shakarimbi, Shakarimbi, Shakarimbi. Oh, Jesus, wir erwarten dich. Wir erwarten dich als Bräutigam, Jesus. Wir erwarten dich, dass du kommst und uns küsst ganz neu, so dein Leib ganz neu küsst. Oh, Jesus, wir erwarten dich, Jesus, als den Bräutigam. Oh, als den gewaltigen Bräutigam mit gewaltiger Liebe, Jesus. Wir erwarten dich mit gewaltiger Liebe hier in unserem Land. Komm, Herr Jesus. Wir erwarten deine Liebe, Jesus, die alles durchbricht. Yes, Jesus, du zündest alles an, Jesus. Mit deiner Liebe, du zündest alles an, Jesus. Im Namen Jesus Christus. Denn du bist größer, du bist stärker. Yes. Du bist alles, Jesus. Alles ist durch dich gemacht, Jesus, im Namen Jesus Christus. Und alles kommt zu dir zurück. Im Namen Jesus Christus, danke für Verherrlichung in diesem Land, Jesus. Durch Anbetung, Lobpreis, danke, dass du groß gemacht wirst in Deutschland, ganz neu. Wir erwarten dich, Jesus. Wir erwarten dich als den Bräutigam, der uns nicht im Stich lässt. Wir erwarten dich, dass du uns umarmst, ganz neu küsst, hochhebst, den Weg zeigst, nährst. Oh, danke für deine neue Liebe, Vater. Danke, die du neu ausgegossen hast schon. Oh, wir sagen noch mehr von dir, noch mehr von dieser Liebe. Noch mehr, dass wir wirklich brennen, leidenschaftlich für dich. Leidenschaft für Deutschland, Leidenschaft für Europa. Leidenschaft für dein Leib, Leidenschaft für die Nächsten. Leidenschaft der Geschwister untereinander. Ich setze es frei im Namen Jesus Christus. Leidenschaft. Leidenschaft, die brennt und nicht erloschen wird. Vater, wir danken dir, dass dein Geist der Fürbitte auf uns gefallen ist und immer noch weiter fällt. Herr, danke, dass es sich ausbreitet, Herr, auf jeden einzelnen Glory Life Schüler, Herr. Herr, danke, Herr, dass dieser Geist die Wende bringt, Herr. Herr, das ist dieser Geist, Herr. Herr, es ist nicht ein Mensch, sondern es ist dieser Geist. Es ist dieser Geist der Fürbitte, der die Wende bringt, Herr. Es ist dieser Geist der Hingabe. Es ist dieser Geist des im Riss Stehens, Herr, der die Wende bringt, Herr. Herr, fall mit diesem Geist, Herr. Fall mit diesem Geist, Herr. Fall mit diesem Geist, Herr. Oh, fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Ja, wenn du beten möchtest, geh ruhig ans Mikrofon. Vergib uns, wo wir Blut an den Händen haben. Über all diese Kinder, die bei uns getötet werden. Vergib uns, weil wir an unserem Platz nicht den Mund aufkriegen vor lauter Menschenfurcht. Vergib uns, Papa. Vergib uns. Du wirst uns zur Rechenschaft ziehen. Du wirst uns fragen, wo warst du, als all diese Kinder getötet wurden? Du wirst uns fragen, wo warst du, als Kinder misshandelt wurden, als sie verwirrt wurden, als ein Geist der Verwirrung über sie gekommen ist und wir sind nicht hingestanden. Vergib uns, Papa, vergib uns. Vergib uns, dass so viele Seelen verloren gehen. Vergib uns über all die Kinder, wo wir nicht hinstehen, die nicht mehr wissen, ob sie Männchen oder Frau sind, ob sie Mann oder Frau, Mädchen oder Junge sind, Herr. Vergib uns, wo wir da nicht hinstehen und unseren Mund nicht aufbekommen haben. Vergib uns, Vater, vergib uns. Diese Seelen schreien zu dir. Vergib uns, Herr. Komm mit deinem Feuer, dass wir nicht mehr rechts und links schauen, sondern aufstehen, stehen und stehen bleiben. Da, wo alles um uns herum nicht mehr weiß, wo es hingeht, da stellst du uns mit rein, wie eine Feuersäule, Herr, wie eine Feuersäule. Danke, Papa. Vergib uns auch, wo wir auch im Leib als Christ eigentlich nur um uns selbst uns gedreht haben. Sei es auch um unseren Dienst, sei es immer, wie stehen wir da in der Gesellschaft. Vergib uns auch, wo wir auf andere, wo wir Splitter entdeckt haben und unseren eigenen Balken nicht, wo wir uns auch von Kritik leiten ließen. Und ja, vergib uns, dass wir nicht um dein Herz uns gedreht haben. Und jetzt ist so wenig Zeit. Und ich bitte dich, alle, die heute deinen Ruf gehört haben, lasst uns wirklich, ganze Sache, lasst uns eintreten. So wie bei Jakob sagte, er lässt dich nicht, bis du ihn segnest. Und so auch, wir lassen dich nicht, bis du Deutschland gesegnet hast, bis du durchgedrungen bist mit deinem Licht in Deutschland, bis du wirklich durchgedrungen bist. Lass uns wirklich ausharren. Lass uns ausharren im Geist, bis du geben kannst, wie du geben möchtest. Lass uns, vergib uns, wo wir uns ablenken ließen. Vergib uns, wo wir Dinge wichtiger angesehen haben als du, als das, was du möchtest. Vergib uns, wo wir rumgeirrt haben. Hilf uns, dass wir unseren Platz wirklich einnehmen, auch im Verborgenen. Lass uns kein Show-Christentum machen. Lass uns wirklich auf die Anerkennung von Menschen scheißen, sondern wirklich deine Anerkennung wollen und nur vor dir leben, Herr. Danke, Vater. Ja, Herr, vergib uns den Okkultismus, den wir in Deutschland und in Europa betrieben haben. Vergib uns die Anbetung von Dämonen, all die Praktiken aus dem New Age, die ganzen esoterischen Sachen, wo wir Dämonen die Tür geöffnet haben und das Land den Dämonen geweiht haben. Vergib uns Anbetung von Götzen, von materialistischen Dingen, dass wir alles geopfert haben für Geld, für Karriere, für Wohlstand. Vergib uns, dass wir dich verachtet haben und deswegen deinen Zorn verdient haben in Deutschland. Vergib uns, dass wir wirklich verdient haben, ins Urteil zu kommen. Herr, wir haben das auf uns selbst geladen, Herr, in Deutschland. Wir bitten dich, Herr, um Gnade. Hilf uns, Herr. Hilf uns, dass wir verblindet sind, verhärtet sind. Hilf uns, aus der Verhärtung rauszukommen, oh Herr. Hilf uns. Vater, vergib uns, wo wir uns über dich als Schöpfer gestellt sind, wo wir anfangen, Menschen umzuoperieren, wo wir bestimmen, wer Frau und Mann ist, wo wir anfangen zu bestimmen, wer lebt und stirbt, wo wir in deine Schöpfungsordnung eintreten, wo wir einfach das Recht uns rausnehmen, mit Leben zu beenden, nach dem Denken, wie wir es denken. Vater, wir bekennen diese Schuld, vergib unserem Volk, reinige unsere Sünde. Und lehre uns wieder deine Gesetze, lehre uns wieder deine Regeln. Lass uns wieder dich als Schöpfer erkennen. Lass uns ein Bewusstsein kriegen. Herr, und ich danke dir, dass du uns, dass das jetzt nicht eine einmalige Sache ist, wenn wir hier beten, sondern dass du wirklich unser Herz so feurig machst, dass wir im Alltag sind, wenn wir Dinge sehen, dass wir wirklich reinsprechen, dass wir es uns nicht mehr gefallen lassen, so wie vorher das ausgesprochen ist, sondern dass wir kühn sind und die Dinge verändern in unserem Umfeld und dass du uns daran erinnern darfst, ob wir jetzt auf dem Klo sitzen oder an der Arbeitsstelle im Auto fahren, dass wir wirklich dafür eintreten und weiter beten, Vater, dass es nicht einschläft oder dass der Feind es einlullen oder verblenden kann, sondern dass wir wirklich stehen in Jesu Namen. Halleluja. Oh, wir bitten dich, Herr, für unsere Kinder und unsere Kindeskinder, die bereits in unsere schlechten Wege eingetreten sind, die die Wahrheit nie erfahren haben, die die Wahrheit nicht kennen. Wir bitten dich, Vater, für deine Gnade. Wir bitten dich für dein Erbarmen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Geist mächtig fällt, dass dein Feuer der Wahrheit fällt. Hab Gnade, Herr, hab Erbarmen mit diesen Kindern, mit diesen Jugendlichen, Vater. Hab Erbarmen. Herr Vater, wir danken dir, dass der Geist der Fürbitte, Herr, auf uns fällt, Herr. Herr, dass es eine kontinuierliche Sache ist, Herr. Ja, wie Marina gebetet hat, Herr. Herr, ja, dass wirklich gerade auch diese nächsten Monate ganz besonders, Herr. Herr, dass du uns erinnerst, Herr, immer wieder erinnerst, Herr, und dass wir nicht locker lassen, Herr. Herr, bis wir wirklich in diesem Geist der Fürbitte drin sind und wirklich in den Riss treten, Herr, und wirklich effektiv beten, Herr, und wirklich flehen zu dir, Herr, und wirklich mit Entschiedenheit, mit Identifikation, Herr. Herr, mit Einheit, Herr, wo wir sagen, wir haben gesündigt, Herr, wo wir sagen, Herr, unser Volk, wir zusammen, Herr, erbarme dich, Herr, Herr, gieß aus den Geist der Gnade und des Flehens, Herr, Herr, komm mit diesem Geist immer wieder auf jeden Einzelnen von uns, Herr, Herr, komm auf uns, Herr, Herr, du darfst unsere Gottesdienste unterbrechen mit diesem Geist, Herr, Herr, du darfst unseren Alltag unterbrechen mit diesem Geist, Herr, du darfst uns unterbrechen, wenn wir Geschirr abwaschen, Herr, du darfst uns unterbrechen, wenn wir vor dem Fernseher sitzen, Herr, Herr, du darfst uns unterbrechen, wenn wir im Auto sitzen, Herr. Du darfst uns unterbrechen, Herr. Wir geben dir die Erlaubnis. Wir sagen, Heiliger Geist, Herr, du hast die Freiheit, Herr, mit diesem Geist der Fürbitte auf uns zu fallen, wann immer du es willst, Herr. Wo immer du es willst, Herr. Wo immer du es willst, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ja, wie viele von euch sind bereit, dem Heiligen Geist wirklich das zu erlauben? Gerade in diesen nächsten Wochen und Monaten in besonderer Weise, dass der Geist der Fürbitte auf dich fallen kann. Oh, oh, oh, Heiliger Geist, wir weihen uns dir, Herr. Wir weihen uns dir auch über Livestream. Du bist mit dabei in diesem Moment. Wir weihen uns dir als Glory Life Schule. Wir weihen uns dir, Herr. Herr, ein Teil dieser Armee zu sein, Herr. Herr, die im Riss steht für dich. Ein Teil dieser 7000 zu sein, Herr. Herr, dieses Überrestes, Herr. Herr, der seine Knie nicht gebeugt hat, Herr. Herr, sondern der jetzt in dem Riss steht, Herr. Und wir sagen, Heiliger Geist. Oh, sag mal, Heiliger Geist. Wir heißen dich willkommen. Fall auf uns. Mit dem Geist der Fürbitte. Wann immer du es willst, wo immer du es willst, unterbrich uns, wann immer du es willst und auf welche Weise du immer es willst. Oh, wir heißen dich willkommen, Geist der Fürbitte. Halleluja, wir danken dir für dein Feuer, das in uns brennt, Herr. Oh, wir danken dir für dein Feuer, das in uns brennt, Herr. Oh, wir danken dir für dein Feuer, das in uns brennt, Herr. Oh, Feuer, oh, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Shekarama, oh, Halleluja. Oh, Halleluja, der Heilige Geist ist bereits eingebrochen heute Abend. Er hat unseren Glory Life Schulabend bereits übernommen. Halleluja, hat unser Programm durchkreuzt. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Herr. Ja, wir geben ihm die Erlaubnis, das zu tun, wann immer er es will, wie immer er es will. Halleluja, Heiliger Geist, es ist die Zeit. Es ist die Dringlichkeit der Stunde, Herr. Du lässt uns diese Dringlichkeit der Stunde spüren, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du dieses Feuer in uns brennen lässt, Herr. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Komm, lass uns das singen. Tief in mir brennt ein Feuer, das mich völlig, völlig verzehrt. Halleluja, lass uns das singen. Lass uns wirklich im Glauben singen. Lass uns es im Glauben in Anspruch nehmen. Dieses Feuer brennt in uns. Oh, dieses Feuer brennt in uns. Oh. Tief in mir brennt ein Feuer, das mich völlig, völlig verzehrt. Wie wenn es dein eigenes Kind wäre, Deutschland, deine Nation, sing, sing zu deiner Nation. Oh. Er ist alles, was du brauchst, komm zu Jesus, oh Gott. Seine Liebe macht dich frei, komm zu Jesus. Er wartet schon. Schon auf dich, komm heim ins Vater. Spanien, ganz Europa, komm nach Hause. Komm nach Hause. Oh, komm nach Hause. Zweite Haus. Oh, komm nach Hause. Komm nach Hause. Oh, komm zum Vater. Komm zum Vater. Oh, komm zum Vater, der euch liebt. Komm zum Vater, der euch befreit. Komm zum Vater, der euch heilt. Komm zum Vater. Heute Abend, Vater. Danke, dass dieser Ruf ausgeht, Herr. Herr, durch den Geist der Fürbitte, Herr. Oh, Herr, danke, Herr. Wir glauben dir, dass du vom Himmel her schauen kannst, Herr, und dass du sehen kannst. Ja, es gibt einen, der am Riss steht in diesem Land. Es gibt deinen Überrest, Herr. Es gibt deinen Leib, Herr, der seine Knie nicht gebeugt hat, Herr, sondern es gibt deinen Leib, Herr, der sich demütigt, Herr, und der in den Riss steht, Herr, und der in dem Riss stehen bleibt, Herr, und der sich vom Geist der Fürbitte erfassen lässt, Herr. Oh, wir glauben, Herr, dass du in unserem Land solche findest, dass du uns findest, Herr, und dass du somit Gnade schenken kannst, Herr, dass du Gnade schenken kannst, Herr. Oh, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für den Überrest, Herr, den du in dieser Zeit rufst, Herr. Herr, den Überrest, Herr. Herr, der sich in den Riss stellt, Herr. Herr, der die ganze Schrecklichkeit der Sünde erkennt, Herr. Herr, der die ganze Dringlichkeit, die ganze Verzweiflung, Herr, der Situation erkennt, Herr, an sich heranlässt, Herr, und dafür in den Riss tritt, Herr. Im Glauben, Herr. Im Glauben, dass du vom Himmel her hörst, Herr. Und dass du unsere Sünde vergibst, Herr. Und dass du unser Land heilst, Herr. Oh, wir glauben dir dafür, Herr. Wir glauben dir für Heilung. Oh, wir rufen Heilung aus über unserem Land. Oh, wir rufen Heilung und Befreiung aus über unserem Land, Herr. Oh, Heilung. Befreiung. Befreiung von der Sünde. Befreiung von der Macht der Dämonie. Oh, Befreiung und Heilung. Heilung der Seelen, die Sünde verwundet hat. Heilung der Seelen, Herr. Heilung. Heilung auch der Körper. Heilung der Gedanken, Herr. Heilung der Strukturen, Herr. Heilung der Lebensstrukturen, Herr. Heilung, Heilung, Umgestaltung, oh, Erneuerung, Herr. Erneuerung, Herr. Erweckung, Reformation, Herr. Reformation, Herr. In unserem Land. Oh, Reformation. Reformation. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, bin ich bereit, jetzt ist die Zeit. Gedanken das Wort Gottes überlagert haben und die mussten aber weg, die sich über das Wort Gottes erhoben haben. Und dann habe ich gesehen, wieso das Wort Gottes nach oben gekommen ist, weil es möchte auf unserem Herzensthron sein. Und ich habe aber immer noch gesehen, wie so eine Staubwolke, wie so Staub auf dem Wort Gottes lag. Und der Staub wurde schon aufgewirbelt. Und ich habe empfunden, dieses Staub steht für den Intellekt, sowohl in der Gemeinde als auch in Deutschland. Und Gott möchte, dass dieser Intellekt wirklich weggeht, verschwindet. Ja? Sein Wort ist mächtiger, sein Wort soll stärker sein, ja? Dass er wirklich ganz oben sein bei Halleluja. Uns, auf unserem Herzen. Halleluja, Halleluja. Ja, lass uns da noch zusammen einen Moment reinsprechen. Lass uns wirklich reinsprechen in unser Volk. Deutschland ist es bekannt als das Land der Dichter und Denker. Und wir sagen, Herr, wir drehen das um, Herr. Wir zerbrechen diese Festlegung, Herr. Herr, und wir sagen, Deutschland ist ein Land, das auf den Herrn vertraut. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Halleluja. Wir sagen und wir erklären heute Abend, wir reißen runter den Verstand vom Thron über Deutschland, runter den menschlichen Verstand, runter den humanistischen Verstand. Herr, wir sagen, der Verstand beugt seine Knie. Er beugt seine Knie vor dem Herrn. Halleluja. Er vertraut dem Herrn mit seinem ganzen Herzen und er verlässt sich nicht auf seinen Verstand. Halleluja. Das ist der neue Mensch. Das ist der neue Mensch in Deutschland. Und wir rufen ihn hervor. Und wir rufen ihn hervor. Halleluja. Deutschland wird nicht mehr als das Land der Dichter und Denker in erster Linie bekannt sein. Sondern wir sagen, Deutschland wird bekannt sein als das Land der Glaubenden und der Durchbruch. Halleluja. Wow. Wow, da ist so ein Feuer hier im Raum. Ich weiß nicht, ob du das über Livestream auch spüren kannst, aber ich bin mir sicher, du spürst es auch. Wenn du über Livestream das Feuer Gottes spürst, dann schick einfach eine kurze E-Mail, wunder@glorylife.de, und einfach nur mit einer Feuerflamme oder mit drei Feuerflammen oder mit fünf Feuerflammen oder wie viel Feuerflammen auch immer du senden möchtest. Aber send uns Feuerflammen. Halleluja. Dass wir sehen, dass du erfasst bist von diesem Feuer. Oh, Feuer Gottes, das hier ist. Halleluja. Feuer! Jesus. Oh, Jesus. Hey, yes, Lord. Yes, Lord. Wow. Wow. Wow. Bitte. Durch solche, die im Riss stehen. Halleluja. Leg mal deine Hand auf deinen Kopf und sag einfach mal, der Geist der Fürbitte ist auf mir. Das heißt, er ist nicht nur heute Abend auf dir, sondern er ist jetzt auf dir. Ich glaube, das wirkt der Heilige Geist heute Abend. Ich habe das gespürt, als ich hier vorher am Boden war, auf den Knien war. Ich habe das gespürt, wie etwas auf uns alle gekommen ist, wie ein neuer Mantel. Und es war ein Mantel der Fürbitte. Es ist dieser Mantel der Fürbitte. Wir sind unter diesem Mantel der Fürbitte. Jeder, der ein offenes Herz hat, hat daran Anteil. Und es heißt nicht, dass du den ganzen Tag nichts anderes mehr tun wirst, als Fürbitte zu tun. Aber es heißt, dass ab heute der Geist der Fürbitte zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort, jederzeit auf dich fallen kann. Und dass er dich zur Fürbitte ruft. Und dann musst du einfach nur diesem Ziehen nachgeben. Und wie es der John Molinde in diesem Wort gesagt hat, alles andere stehen und liegen lassen. Und sagen, hier bin ich, Herr, du hast gerufen. Ich bin bereit für eine Zeit der Fürbitte. Ich bin bereit, dass du mich gebrauchst, im Riss zu stehen. Und es mag 5 Minuten gehen, oder es mag 10 Minuten gehen, oder es mag eine halbe Stunde gehen, oder es mag 2 Stunden gehen, oder es mag 5 Stunden gehen, wie lange auch immer der Heilige Geist es mag. Solange der Geist der Fürbitte auf dir ist, gibst du ihm Raum. Halleluja, das heißt es. Gott zur Priorität Nummer 1 in deinem Leben zu machen. Seinen Impulsen zu folgen, wann immer sie kommen und wo immer sie kommen. Ihm Raum zu geben. Er wird dir zeigen, wie du das tun kannst, wie du kreativ sein kannst. Vielleicht musst du zwischendurch während deiner Arbeitszeit mal aufs Klo gehen und dort eine Fürbitte-Session einlegen, was auch immer. Weißt du, nicht aus religiösem Druck oder religiösem Zwang, sondern du wirst merken, wenn der Geist der Fürbitte auf dich fällt, wenn dieses Ziehen auf dich kommt, wenn du spürst, ich muss alles andere stehen und liegen lassen und ich muss diesem Ziehen nachgeben, dann ist es dieser Geist der Fürbitte. Halleluja. Schreib uns gerne eine E-Mail, schreib uns gerne ein Zeugnis, wenn du das erlebst, wie du das erlebst, wie es passiert in deinem Leben. Wir wollen es hören, weil ich glaube, dass von heute Abend an wirklich der Geist der Fürbitte in einer neuen Dimension fällt auf den Leib Christi, auf die Söhne und Töchter Gottes, auf die Glory Life Schüler. Halleluja. Und es wird auf ganz unterschiedliche Weise passieren, aber es ist schon passiert, es ist heute Abend passiert und es wird stärker werden. Deswegen schreib uns ein Zeugnis, wenn du etwas mit diesem Geist der Fürbitte erlebst. Vielleicht schreibst du uns ein Zeugnis, wie der Heilige Geist zu dir gesagt hat, du bist S-Bahn gefahren und plötzlich kam dieser Geist der Fürbitte auf dich und dort in der S-Bahn musstest du anfangen zu beten. Wie auch immer, ja, oder du musstest aussteigen oder keine Ahnung, was der Heilige Geist dir gezeigt hat. Halleluja. Oder du musstest anfangen zu predigen, so wie neulich haben wir einen Zeitungsartikel gesehen hier in Stuttgart, eine Frau, die einfach in der Stadtbahn angefangen hat zu predigen. Das haben sie in der Zeitung gebracht. Halleluja. Da ist der Geist der Evangelisation auf sie gefallen. Amen. Und genauso fällt der Geist der Fürbitte auf dich. Und weißt du, wo auch immer, wie auch immer, gib ihm Raum. Gib ihm Raum, gib diesem Geist Raum. Lass uns diesen Geist der Fürbitte willkommen heißen. Lass uns das nochmal zum Schluss zusammen sagen. Wir sagen, Geist der Fürbitte, du bist willkommen bei Glory Life. Geist der Fürbitte, du bist willkommen in meinem Leben. Du bist willkommen in mir. Amen. Amen. Halleluja. Wow. Wow, ich bin wie so halb benebelt. Das ist wie wenn ich 3 Tage nichts gegessen hätte, fühlt sich das an. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow, was für ein Abend. Wow. Wie gesagt, ich warte auf eure Feuerzeichen über Livestream. Halleluja. Ich schaue mal gerade. Oh ja, da kommen schon viele Feuer. Oh, Feuerflammen. Halleluja. Wow. Schaut mal hier, kannst du sehen hier. Feuer. Halleluja. Fire. Halleluja. Glory. Halleluja. Preist den Herrn. Und sie kommen immer noch, die Feuer. Halleluja. Glory. Halleluja. Halleluja. Wir sind eins im Geist, ja. Wow. Jetzt lass uns einfach ein Saatkorn hineinsäen in diesen Boden der Fürbitte, in diesen Boden des Feuers. Lass uns einfach den Heiligen Geist fragen, was ist das Saatkorn, das wir säen sollen? Was ist das Saatkorn, das wir hineingeben sollen in diesen Boden heute Abend? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Fire, Glory. Glory. Er wird zu dir sprechen, er wird es dir zeigen. Wenn du über Livestream zuschaust, du bist genauso beteiligt. Wir blenden die Infos ein für dich. Du kannst per Kreditkarte, PayPal oder Überweisung geben. Hier live vor Ort, bar oder per Verpflichtungserklärung. Tu einfach, was er dir zeigt. Wow. Wow. Wow. There is fire. Es gibt ein Lied aus einer der Erweckungen der Smithton Outpouring in den 90er Jahren. Das heißt, there is fire, fire, fire in the house. Ja. Haben Sie das? Haben Sie das? Oh, ich weiß nicht, ob Sie das so schnell hinkriegen, aber auf jeden Fall ist es stark. Aber das, ich empfinde das. Das ist so, Feuer ist im Haus, Feuer ist im Haus. Halleluja. Ja, wir können ja zum Schluss, wenn der Schlusssegen ist, können wir zum Schluss there is fire, fire in the house nochmal spielen über das Musik, über den Musikanschluss. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, sind wir schon durch? Okay, Halleluja. Achso, ihr habt noch gar nicht angefangen. Okay, ich dachte gerade, wenn ihr hier vorne seid, seid ihr schon durch. Halleluja, ihr habt noch gar nicht angefangen. Oh. Preis den Herrn. Halleluja. Da sind natürlich auch von der Konferenz einige starke Zeugnisse reingekommen. Hier ist eine Frau, die schreibt, ich war mit meiner Freundin bei der Konferenz, ich selber wohne in Lutherstadt-Wittenberg, kurz vor Berlin. Sonntagnachmittag musste ich wieder nach Hause fahren, von Karlsruhe aus mit dem ECE. Von meiner Freundin aus, also wo sie zu Besuch war, bin ich in den falschen Zug eingestiegen, um nach Karlsruhe zu kommen. Als ich das bemerkte, stieg ich gleich an der nächsten Station aus. Ich wusste, wenn ich jetzt zurückfahre oder weiterfahre, bekomme ich meinen ICE in Karlsruhe nicht mehr. Das war ein sehr kleines Dorf, wo ich ausgestiegen bin. Ich war sehr aufgeregt, so wie ich mich sonst gar nicht kenne. Ich sagte, Jesus, jetzt brauche ich deine Hilfe. Da sah ich zwei Jugendliche am Auto stehen an einem kleinen Haus und fragte, ob sie mir eine Telefonnummer geben könnten für ein Taxi. Im gleichen Atemzug fragte ich, ob sie mich nach Karlsruhe fahren könnten. Sie sagten, ja, das machen wir. Ich war so dankbar. Im Auto konnte ich ihnen von Jesus erzählen. Die Jugendlichen waren nicht gläubig. Der Heilige Geist sagte mir auch, was ich ihnen geben soll. Unterwegs konnte ich über Jesus erzählen und sie bekamen mit, was der Herr mir sagte. Er zeigte mir dann anschließend auch, dass durch Geld Menschen gerettet werden können. Und sie wurden errettet. Sie wurden errettet. Der Heilige Geist hat es mir gezeigt. Genau deswegen bin ich in den falschen Zug eingestiegen. Und das ist ein Wunder, inszeniert von unserem lieben Herrn Jesus. Das ist nicht der Hammer? Halleluja. Sie schreibt, am selben Abend hat meine Freundin aus Baden-Württemberg geschrieben, sie hat eine übernatürliche Geldvermehrung nach der Konferenz erlebt. Und ich selber hatte auch eine Geldvermehrung von 50 Euro am Montagmorgen in meinem Portemonnaie. Ich hatte eine überwältigende Freude, nicht nur wegen dem Geld, sondern was der Herr alles tut. Am Samstag wurde ich freigesetzt für die Arbeit auf dem Alexanderplatz in Berlin. Es passieren so große Dinge, sehr viele Jugendliche, die nach Jesus fragen. Ich fand es so süß, wie sogar Kleinstkinder uns mit ihren Händen zuwinken. Also das war dann jetzt am Montag wahrscheinlich. Denn ich stehe mit einer kleinen Gruppe zweimal in der Woche auf dem Alexanderplatz in Berlin und wir missionieren. Das ist unsere Gemeinde ohne Haus. Ganz liebe Grüße, eure Schwester Karin. Halleluja, es ist nicht stark. Amen, wir segnen Berlin, wir segnen den Alexanderplatz, wir setzen Feuer frei. Wow, hier kommen immer noch Feuer. Oh, das sind die maximalen Zahl von Feuer, die hier kommen. Ich sagte, einer übertrifft den anderen mit Feuer. Preist den Herrn. Das ist der Hammer. Halleluja.